Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser am Montagmorgen mit folgenden Themen. Willkommens- und Familienfest ein voller Erfolg, Holtdorf feierte Schützenfest und Münchenhagen steigt auf. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler, guten Morgen. Vergangenes Wochenende wurde im Nienburger Ortsteil Holtdorf Schützenfest gefeiert. Das Königsfrühstück mit traditioneller Feldgerichtssitzung am Sonntagmorgen war wieder eins der Highlights. Als bester Schütze tat sich Gerald Müller hervor, Kinderkönig wurde Clemens Kobmann. Am Samstag fand auf dem Nienburger Kirchplatz das große Familien- und Willkommensfest statt. Über 1000 Besucher folgten der Einladung von Stadt und Landkreis Nienburg und erlebten ein buntes Programm. Die Veranstaltung fand in diesem Rahmen das erste Mal statt, sorgte dennoch für fast ausschließlich positives Feedback. Was ich ja so richtig schön finde, ist ja, dass so viele Nationen hier sind, die sich wirklich alle super vertragen. It's so beautiful. I like it. For children and for us, it's so beautiful. I like it. Das ist so ein schönes, buntes Treiben. Man kann auch mal was anderes essen, also ganz prima. Wunderbar. Sehr viele Programmpunkte. Es gibt viel zu essen und zu trinken, tolle Musik. Wunderbar. Vielfalt, für Kinder viel. Und ja, ich denke, das ist gut angekommen. Am Dienstag, den 7. Juni, lädt das Familienzentrum Hoya um 16 Uhr zu einem Informationsabend ein. Das Thema der Veranstaltung lautet Alleinerziehend und soll Aufschluss über den Umgang mit Kindern bei Trennung der Eltern geben. Im Anschluss an einen fachkundigen Vortrag werden auch Einzelberatungen angeboten. Die Samtgemeinde bittet um eine Voranmeldung. Der VfL Münchenhagen gewinnt das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga. Mit einem deutlichen 6:1-Erfolg über Sebbenhausen-Balge zieht das Team um Spieler Mario Hamening in die Bezirksliga ein. Nach dem Spiel wurde feuchtfröhlich gefeiert. Ja, die Freude ist riesengroß, also wir sind übelst am Feiern und diverse Sektpullen sind schon leer getrunken und alle sind klitschnass, weil wir niemandes Freibad haben und haben uns alle schön gebadet und feiern wie die Verrückten, ja. Möglich gemacht hat dies der TSV Eistrup. Ein Sieg gegen Intercomate hätte den direkten Aufstieg für den TSV bedeutet. Am Ende verlor die Elf von Trainer Thorsten Klein mit 1:2 und muss nun in die Relegation. Ja, im Moment ist natürlich Enttäuschung pur, ganz klar. Ich glaube, wenn man einmal durchatmet, bin ich trotzdem stolz darauf, dass wir den zweiten Platz erreicht haben. Das war das Ziel. Wichtig ist, dass die Mannschaft jetzt aufbaut und ich glaube, die Jungs sind alle so wach. Und dann gehen wir Mittwoch gestärkt in das Relegationsspiel. Eistrup spielt nun in der Relegation gegen den Mellendorfer TV und TV Neuenkirchen. Das erste Spiel findet bereits am Mittwoch gegen Mellendorf in Eistrup statt. Soweit fürs Erste die Lokalnachrichten hier auf Radio Mittelweser.